Warum sagen wir zu Gott Vater unser und nicht mein Vater? Wir sagen zu Gott unser Vater, Vater unser und nicht mein Vater, weil wir alle seine Kinder sind und wir uns deshalb gegenseitig alle als Brüder betrachten und lieben und füreinander beten sollen. Das natürlich nicht machen. Meiste Zeit. Alle, aus den oben erwähnten Gründen, aus dem ersten wenigstens, Ebenbilder Gottes sind und durch seine Vorsehung erhalten und regiert werden. Das zweite, gut, das wissen wir für uns selber nicht, ob wir im Gnadenstand sind, getauft sind, müsste man schon wissen, aber im Gnadenstand sind, Anspruch haben auf die ewige Herrlichkeit, das wissen wir nicht aktuell, außer mit einer moralischen Sicherheit. Und bei anderen noch weniger, also darum brauchen wir uns nicht unbedingt zu kümmern. Aber auch in diesem Sinne, wenigstens die Mitgenossen, Hausgenossen des Glaubens, wie der Heilige Paulus einmal schreibt, sollen wir umso mehr als unsere Brüder betrachten, sie als solche lieben und füreinander beten.